danach dann fressen, in Zeitung lesen, hat's mal dicke. Und darauf auch noch stolz sein, das kann er nicht verstehen. Nee! Und alle hören es, immer noch am Leben. Ich sehe euch mit Rollkoffer durch den Bahnhof gehen. Und Bertelsmann, Springer und die Deutsche Bank, der soziale Macht.